Das ist die krasseste Ableugnung des Vorhandenseins einer göttlichen Weltordnung. Der Glaube an eine solche, ganz unabhängig von jeder Konfession, ist aber die religiöse Grundlage unserer artechten Weltanschauung, wie überhaupt der europäischen Völker und Kulturen. Dass sie beim Bolschewismus ganz fehlt, genügt an sich schon, diesen als etwas Artfremdes, unserem Wesen nicht entsprechendes zu erkennen und abzulehnen. Es darf aber nicht verkannt werden, dass die heutige russische Wirklichkeit des Bolschewismus viele Züge aufweist, die nur aus der primitiv religiösen Kraft und Sehnsucht der russischen Seele zu erklären sind. Nur hat der frühere Jenseitsglaube des Russen durch 25-jährige bolschewistische Propaganda ein diesseitiges Ziel gefunden, die Hoffnung auf ein irdisches Paradies. Für dieses Paradies, das die Erlösung der arbeitenden Menschheit durch die Leiden und Opfer der Sowjetvölker herbeiführen soll, kämpfen heute die fanatisierten Millionenmassen der bolschewistischen Armeen. Bei der wissenschaftlichen Grundlegung des Marxismus spielen folgende angeblich wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Rolle. Alle Menschen seien gleich. Die vorhandenen Unterschiede seien lediglich auf Umwelt und Erziehung zurückzuführen, also auf die Verhältnisse. Ein Verbrechen geradezu sei es, von menschlichen Rassen zu sprechen, denn es gäbe nur die Menschheit. Die Zusammenfassung bestimmter Menschengruppen zu Völkern und Staaten sei nur auf die bisherigen wirtschaftlichen Verhältnisse zurückzuführen und werde überwunden, wenn die Welt erst nach den Grundsätzen des Marxismus geordnet sei. Diese Neuordnung sei aber nur zu erreichen durch den Sieg des Proletariats im Klassenkampf. Mit der Parole »Proletarier aller Länder, vereinigt euch« und der Klassenkampftheorie strebt der Bolschewismus zum Proletarier-Weltstaat. Weiterhin behauptet der Marxismus, dass alle geschichtlichen Vorgänge nur Wirtschaftsvorgänge seien. Das Gesicht der wirklichen Welt, wie es sich im Ablauf der Geschichte zeigt, werde nicht, wie wir es glauben, von großen Männern und weltbewegenden Ideen geprägt, sondern durch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Alle Geschichte sei nur Wirtschaftsgeschichte. Auch gegenüber dieser lebensfeindlichen Theorie soll man nicht übersehen, dass die heutige Wirklichkeit ihr keineswegs entspricht. Die Verehrung Lenins, mehr noch der Heroenkultus des großen Führers Stalin, verbindet sich mit der raffinierten Propaganda patriotischer Leistungen einzelner Arbeiter, Soldaten und Offiziere. Oder mit der Wiederbelebung bedeutender Persönlichkeit aus der historischen Vergangenheit Russlands. Das heutige Geschichtsbild der Sowjets zeigt so wieder metaphysische Züge und steht damit in völligem Gegensatz zu der Lehre des historischen Materialismus der marxistischen Doktrin. Das Eigentum wird vom Marxismus abgelehnt. Seine Losung lautet: Eigentum ist Diebstahl. Alfred Rosenberg schreibt hierzu: Er leugnet damit den inneren Antrieb und die Schöpferkraft nicht nur wirtschaftlich, sondern auch weltanschaulich auf allen Gebieten. Denn er sprach grundsätzlich jedem Künstler und jedem Erfinder das Eigentumsrecht auf die Frucht seiner Begabung und Schöpferkraft ab und brachte den Bauern um die Ergebnisse seines Fleißes. Der Marxismus predigt damit die Minderwertigkeit für alle, die Herabdrückung jeder großen Persönlichkeit auf das Niveau des Allerunproduktivsten und Allerminderwertigsten. Der Persönlichkeitswert des Menschen, der gerade durch den Nationalsozialismus besonders beachtet wird, wird durch den Bolschewismus völlig missachtet. Der Mensch wird zum Arbeitstier, zum internationalen Sklaven der Maschine herabgedrückt. An die Stelle der Religion und auf den Platz der menschlichen Persönlichkeit hat der Bolschewismus die Maschine gehoben. Ein hemmungsloser Kultus der Technik, von Amerika übernommen, lässt den Einzelmenschen in einer gleichförmigen Masse untergehen, die einzig und allein dem neuen Götzen zu dienen hat. Eine raffinierte Fortschrittspropaganda hat den Millionenmassen des Sowjetmenschen den Irrwahn eingehämmert, dass der Sowjetstaat durch seine gewaltige Industrialisierung, seine riesige Entwicklung der Technik der modernste Staat der Welt sei. Die Technik soll das Paradies der Zukunft bringen. Der Sowjetstaat ist ein Termitenstaat, in dem der Mensch lediglich einen bestimmten Arbeitsauftrag zu erfüllen hat. Kultur bedeutet nur Arbeitstechnik des neuen Menschen. Aus dieser Weltanschauung und ihrer brutalen Verwirklichung erklären sich die Leistungen des bolschewistischen Systems. Es ist kein Zweifel, dass der Kultus der Technik zu einer Anspannung der menschlichen Arbeitskräfte geführt hat, wie sie die Weltgeschichte bisher noch nicht gekannt hat. Das Ziel der 5-Jahrespläne Stalins, die im Jahre 1929 begannen, war nicht die bloße Industrialisierung im Sinne des sozialistischen Aufbaus, sondern die Schaffung einer gigantischen Rüstungsindustrie. Eine solche hatte das zaristische Russland nicht besessen. Diesem Umstand waren die militärischen Katastrophen Russlands im Ersten Weltkrieg in erster Linie zuzuschreiben. Stalin wollte auf dem Gebiete der Schwer- und Rüstungsindustrie nicht allein die Autarkie, sondern das absolute Übergewicht Sowjets Russlands herstellen. Diesem Ziel wurde auch der letzte Schatten individueller Wohlfahrt und menschlichen Glückes rücksichtslos geopfert. Millionen von Menschen wurden neu vom Land in die Städte, in die neu geschaffenen Industriezentren verpflanzt, ohne dass auch nur die geringsten Voraussetzungen eines menschenwürdigen Daseins sichergestellt wurden. Die antike Sklaverei, das Proletarierelend des beginnenden industriellen Zeitalters in Europa, waren paradiesische Zustände gegenüber der frohen Arbeit, die seit 15 Jahren der Aufbau der sowjetischen Rüstungsindustrie bedeutete. Jegliche Produktion von Versorgungsgütern, von Gegenständen des primitivsten menschlichen Bedarfs wurde rigoros abgedrosselt. Außer den Anforderungen der Armee diente jede Tätigkeit nur der Entfaltung der Schwer- und Rüstungsindustrie, der Entwicklung gigantischer neuer Produktionsstätten diesseits und jenseits des Ural, die Neuerschließung der ungeheuren Bodenschätze Russlands für die gewaltigste Rüstungsmaschinerie aller Zeiten. Millionen von politischen Gefangenen aller Art sanken bei Kanal- und Eisenbahnbauten, in den Bergwerken und Wäldern, in den Strafarbeitslagern in den Tod. Die ungezählten Massen der freien Arbeiter, angepeitscht durch Akkordsysteme aller Art, schufteten bei spärlichster Ernährung und Kleidung, untergebracht in primitiven Wohnhöhlen und Erdlöchern, in pausenloser, gnadenloser Hetzarbeit für die ihm immer wieder gepredigte Zukunft. Es darf nicht übersehen werden, dass ohne die inbrünstige Glaubenskraft der russischen Seele, ohne die Hoffnung auf das vorgegaukelte Paradies der Werktätigen, ein solches System nicht möglich wäre. Ebenso wenig soll man verkennen, dass tatsächlich technische Massenleistungen erzielt worden sind und noch immer erzielt werden. Wir wissen jetzt, dass dieses System eine Rüstungsindustrie aufgebaut hat, die heute ungeahnte Ziffern von Panzern und Geschützen, Flugzeugen und schweren Waffen aller Art immer wieder in die riesigen Materialschlachten werfen kann. Auch die Vernichtung des freien Bauern, die Beseitigung des bäuerlichen Eigentums diente diesem Ziel. Die Kollektivierung seit 1930 bedeutete zunächst einmal die totale Industrialisierung des Landes und seiner Bewohner. Die gesamte landwirtschaftliche Produktion sollte in staatlichen Großbetrieben zusammengefasst werden und als zentral gelenkte Massenproduktion ebenfalls nur der Rüstungswirtschaft dienen. Es war den Machthabern im Kreml dabei gleichgültig, dass über 10 Millionen Bauern insgesamt dem Hungertod und der Zwangsverschickung erlagen. Es war ihnen gleichgültig, dass in den ersten Jahren der Kollektivwirtschaft riesige Bestände an Vieh krepierten, ungezählte landwirtschaftliche Maschinen verrotteten, gewaltige Anbauflächen völlig verkamen und viele Hunderttausende von Bauernhöfen völlig vernichtet wurden. Gleichgültig ist ihnen, dass auch heute noch der in Kollektivs und Sofiosen zusammengepferchte ehemalige Bauer ein seelenloses Arbeitstier ohne menschliches Glücksempfinden, ohne den Impuls zu freiwilliger Tätigkeit ist, ein Termitenwesen, das in stumpfem Trott der industriellen Agrarproduktion dient.